Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir uns mit einigen nützlichen Ausdrücken beschäftigt, wenn man einen Bus nehmen will. Werfen wir noch einmal einen kurzen Blick darauf. Okay, ich erinnere mich noch an 这车到东方小区吗? Das heißt, fährt dieser Bus zum Wohnviertel Dongfang? Richtig, 小区 heißt Wohnviertel. 小区. Ein Ticket bitte heißt auf Chinesisch 买一张票. 买一张票. 票, Ticket. 票. 到了,请你告诉我. Bitte sagen Sie mir, wenn wir dort ankommen. 到了,请告诉我. 到, ankommen. 到. 告诉, sagen. 告诉. Wo muss ich umsteigen? Wie sagt man das auf Chinesisch? Man kann sagen, 在哪儿换车. 在哪儿换车? 在哪儿? Wo? 在哪儿? 换车, umsteigen. 换车. 在哪儿换车? 在哪儿换车? Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 这车到东方小区吗? 到。 您上车吧。 买一张票。 2块钱。 到了,请你告诉我。 好的。 4。 这车不到动物园。 您得换车。 在哪儿换车? 下一站。 换101路。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 请送我去中心医院. 知道怎么走吗? 离这儿远吗? 请您开慢点儿. 就停在门口吧. 请送我去中心医院. 知道怎么走吗? 请您开慢点儿. 就停在门口吧. Neben einigen Ausdrücken, die helfen, wenn man mit einem Bus fährt, gibt es auch verschiedene nützliche Sätze für eine Taxifahrt. Angenommen, ich möchte ins Zentralkrankenhaus. Was sage ich dann zum Taxifahrer? Zum Beispiel, 请送我去中心医院. 请送我去中心医院. 请, bitte. 请. 送, bringen. 送. 我, ich, bzw. mich. 我. 去, gehen zu oder sich begeben. 去. 中心医院, Zentralkrankenhaus. 中心医院. 请送我去中心医院. Zum Zentralkrankenhaus, bitte. 请送我去中心医院. 请送我去中心医院. 知道怎么走吗? 当然了, 我是老司机了. 请, bitte. 请. 送, bringen. 送. 去, gehen zu oder sich begeben. 去. 中心医院, Zentralkrankenhaus. 中心医院. 请送我去中心医院. 请送我去中心医院. zum Zentralkrankenhaus bitte. 请送我去中心医院。知道怎么走吗？ 当然了，我是老司机了。 Ich frage mich oft, ob der Taxifahrer immer den Weg kennt. In diesem Fall kann man fragen, 知道怎么走吗？ 知道怎么走吗？ 知道 wissen, kennen. 知道 怎么 wie? 怎么 走 gehen, sich bewegen. 走 ma einer Fragepartikel. Ma. 知道怎么走吗？ 知道怎么走吗？ Kennen Sie den Weg dorthin? 请送我去中心医院。知道怎么走吗？ 当然了，我是老司机了。 Ich finde, die Taxifahrer sind oft etwas zu schnell unterwegs. Was sage ich auf Chinesisch, wenn ich dem Fahrer bitten möchte, etwas langsam zu fahren? Vielleicht, 请您开慢点儿。 请您开慢点儿。 请 bitte。 请。 您 Sie。 您。 开 fahren。 开。 慢 langsam。 慢。 点儿 etwas。 点儿。 请您开慢点儿。 请您开慢点儿。Bitte fahren Sie etwas langsamer. 师傅，请您开慢点儿。 太快了是吧？好的。 Alles klar, schließlich kommen wir am Krankenhaus an. Ich möchte den Fahrer nun bitten, vor dem Eingang zu halten. In dem Fall kann man sagen, 就停在门口吧。 就停在门口吧。 就 einfach 就 停 halten stoppen 停 在 am 在 门口 Eingang 门口 ba ist eine Partikel, die am Ende eines Satzes verwendet wird, um einen Vorschlag oder eine Bitte zu betonen. ba 就停在门口吧。 就停在门口吧。Halten Sie bitte am Eingang. 就停在门口吧。 好。 我只有一百的。 找您二十。 Und nun noch einmal alle heutigen Dialoge hintereinander. 请送我去中心医院。知道怎么走吗？ 当然了，我是老司机了。 师傅，请您开慢点儿。 太快了是吧？好的。 就停在门口吧。 好。 我只有一百的。 找您二十。 So viel zu den Dialogen und nun die Hinweise zur chinesischen Kultur. Im Westen erfolgt die Anrede bei Unbekannten normalerweise mit Herr oder Frau. In China legen die Menschen sehr viel Wert auf die Familie. Man ist der Ansicht, Blut ist dicker als Wasser. Um Fremden gegenüber Höflichkeit auszudrücken, werden diese daher als Familienangehörige angesprochen, zum Beispiel als Onkel, Tante, großer Bruder oder kleine Schwester. Taxifahrer nennt man gerne Meister. Dies ist eine höfliche Anrede für Menschen mit einer bestimmten Fertigkeit, gerne auch im Handel oder im Handwerk. Jemanden Meister zu nennen, zeigt somit den Respekt, den man für dessen Kunst aufbringt. Damit sind wir leider schon wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch eine Quizfrage. Wie sagt man, hatten Sie bitte am Eingang auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.